Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcast und speziell zu einem neuen Show Flashback. Und zwar habe ich heute für euch die WWE NXT Ausgabe, nämlich vom 29.05.2012. Dort wurde diese Ausgabe aufgezeichnet und wurde eben am 30.05.2012 in den USA im Internet ausgestrahlt. Der Ort war Baton Rouge River Center in Baton Rouge, Louisiana. Das erste Match war ein Tag Team Match, nämlich Tyler Rex und Curt Hawkins gegen The Usos, Jimmy und Jay. Und die Sieger des Matches waren, wie man sich fast schon denken konnte, Tyler Rex und Curt Hawkins, denn die Usos gewinnen ja leider aktuell fast nichts mehr. Und mich hat's von im Vorhinein schon mal gewundert, dass Rex und Hawkins wieder bei NXT sind, da man sie ja schon bei Raw gesehen hat, in diesem ganzen Angle mit People Power. Und ja, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, aber ist schön, die beiden wieder zurückzusehen. Und sie haben auch noch ihre Tag Team Aktion, welche kann man so betrachten: Der gute Teil Rex hat den Gegner auf seinen Schultern mit einer Art, ja, Ansatz zum Power Slam, zum Running Power Slam, und Curt Hawkins ja, lutscht unten durch und hält den Gegner einfach am Kopf fest, und Tyler Rex schleudert den Gegner auf die Matte. Das Match betrug eine Matchzeit von 10 Minuten, 27 Sekunden, und das Match hat mir gut gefallen, jedoch meines Erachtens nach wurde da viel zu viel Bodenwrestling gezeigt und ein paar Aktionen, vor allem von Seiten Curt Hawkins. Ein paar mehr Aktionen hätten mir da schon besser gefallen. Dann hatten wir das zweite Match, nämlich ein Divas-Match. Und in diesem setzte sich Caitlyn gegen Tamina Snuka via Submission im Lotus Lock durch. Und Maxine versuchte sich erneut als Gastkommentatorin. Und das Match betrug 5 Minuten 21 Sekunden. Als kleine Anmerkung muss ich sagen, dass mir Maxine am Kommentatorenpult sehr gut gefallen hat. Also sie macht echt einen guten Job am Kommentatorenpult. Und hätte sie das nicht kommentiert, hätte ich wahrscheinlich das Match vorgespult, denn es war nicht unbedingt sehr berauschend. Aber mich hat's gefreut, dass Caitlyn gewinnt, und ja, Tamina hat man ja schon lange nicht mehr gesehen, sollte auch mal wieder ins TV kommen oder auch bei NXT, aber naja, was soll's. Sind ja, werden sich die WWE-Leute nur denken, sind ja nur die Divas. Dann hatten wir das dritte Match, Six-Man Tag Team Match. Justin Gabriel, welcher in diesem Match seine Rückkehr feierte. Justin Gabriel, Percy Watson und Derek Bateman gewannen gegen Johnny Curtis, Michael McGillicuddy und JTG via Pin durch Gabriel gegen JTG nach einem Springboard DDT. 12 Minuten, 17 Sekunden. Also Springboard DDT ist wohl der neue Finisher des Justin Gabriels. Oder hoffentlich nimmt er den neben den 450 Splash dazu, denn diesen kann er ja öfters zeigen. Könnte diesen natürlich auch aus dem Stand wie Mickie James zeigen oder sich da einfach rumdrehen. Und nur für 50 Splash als Finish ist dann schon etwas unvorteilhaft, vor allem wenn er mal irgendwo ist, wo er nicht drunter springen kann. Und hier muss man eigentlich alle Leute loben, denn Justin Gabriel hat einen tollen Job gemacht, Percy Watson auch. Derek Bateman hat mir auch gut gefallen. Johnny Curtis hat bis auf seinen Entrance, wo er ganz langsam und creepy und weird, wie er immer sagt, fast schon pervers, zum Ring geschlichen kam und seine Jacke so auszog wie ein Stripper. Also das hat mir nicht gefallen, da das war ein bisschen, naja, da haben die Kommentatoren haben sich da eh schon ein bisschen lustig fast schon drüber gemacht. Michael McGillicuddy hat auch einen super Job gemacht, und JTG, von dem man es eigentlich gar nicht mehr so gewohnt ist, da er lange nicht mehr im TVV war, hat ja auch einen guten Job geleistet, und hier muss man alle 6 Leute loben, und das Match war für mich das NXT Match of the Night und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und alles in allem muss ich sagen, erstes Match war gut, zweites Match so lala, drittes war sehr gut. Da komme ich jetzt auf ein Gesamtresultat von einer Note von 2+, denn das Tag Team Match am Ende hat sehr viel für mich herausgerissen, und naja, ich gebe lieber eine 3, nein, eine 2 wollte ich sagen, eine 2 gebe ich. Denn das erste Match, da kommen wir auf eine 3, ja, eine 3+, das zweite hebt die 3+ auf, und das andere, dem Tag Team Match, dem Six-Man Tag Team Match, würde ich eine 1 geben, und irgendwie kommen wir dann schon auf eine 2. Ja, das war's eigentlich jetzt mit dieser kleinen NXT-Review, mit dem NXT-Flashback. Und falls ihr den NXT-Bericht noch braucht, könnt ihr auf Wrestling Takeover zusammengeschrieben wrestlingtakeover.wordpress.com gehen und das ist unser Blog und hier blogge ich über die aktuellsten Sachen und da findet ihr auch die ganzen Sachen, welche ihr braucht. Und ich hoffe, dass euch diese kleine Review gefallen hat. Und ja, dann werde ich mal hier einen Schlussstrich ziehen. Und ich hoffe, euch hat auch das neue Intro gefallen. Und ihr solltet auf jeden Fall auf die Homepage gucken, wrestling-takeover.de.l, denn vor allem bei Audacity, nein, Audacity, damit nehme ich auf, bei Audioboo, denn ich werde heute ein kleines Update, ein 3-Minuten-Update machen, um euch zu erklären, welche Änderungen jetzt beim Podcast bevorstehen. Denn wir haben jetzt ein paar Änderungen geplant und darüber werde ich euch jetzt in Kenntnis setzen. Also ich bin wie immer euer Hirsi und wünsche euch noch einen schönen Donnerstag, wenn das das letzte ist, was ihr hört. Wobei ich euch empfehlen würde, dieses kleine Update auch zu hören. Bis dann, ciao.